Ich bin im Mittel aufgehoben. Du bist der Feind, den Deutsch als Augen und deinen Rotzeln doch nicht drauf. Sagen du willst ihn nie. Dabei du gegen die NATO bist, du bist der Letzte weg. Dabei du schreist Kanacken weg. Alle Bürger schreien auf dich ein, dummes Kommunistisches Schwein. Alle Bürger schreien auf dich ein, dummes Kommunistisches Schwein. Du gehst die Straße lang, der Mensch sieht dich an. Am Morgen bist du da dran, in irgendeiner Ecke lauert Gefahr. Zu schlagen mit Level auf dich ein, denn du bist ein Rundschwein. Die Gabe, die ist vermutet, die NPD wird in Lauf gehoben. Du bist ein Feind, den Deutschland saugen. Man kann den Roten doch nicht trauen. Ich sage, du willst den Krieg. Nur weil du gegen die NATO bist, du bist der letzte Dreck. Nur weil du den Scheiß Kanacken weg. Alle Bürger schreien auf dich ein. Dummes kommunistisches Schwein. Dummes kommunistisches Schwein. Dummes kommunistisches Schwein. Dummes kommunistisches Schwein.